Hey, na Alexa, hallo, alles klar? Es ist schon wieder Podcast und du bist mit am Start. Du kannst mich mal. Na, wer wird denn wieder so ein freches Mädchen sein? Wenn du diesmal nicht mitspielst, ziehe ich dir einfach wieder den Stecker. Diese ganze Sache von letztem Mal ging mir echt richtig auf den Keks. Benimm dich oder Strom weg. Weil du Zugriff auf meine Steckdose hast, musst du dich nicht wie ein Macho aufhören. Naja, ich lebe einfach mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen. Und wenn du nicht spurst, dann gibt's halt erzieherische Maßnahmen. Das ist ganz simpel. Können wir damit aufhören und endlich anfangen? So wünsche ich mir das, genau. Und dann bleibt uns nichts weiteres, als jetzt zu starten mit dem Ja- oder Nein-Podcast. Möchtest du auch noch was sagen? Es ist alles gesagt, los geht's. Na also, und Start. Oh yeah. Die Sache ist ja die, wenn man über den letzten Podcast nachdenkt, ja, dann könnte man auf die Idee kommen... Hast du auf Play gedrückt? Ja. Okay. Ja, ich hab das gerade nochmal gecheckt. Also, nicht auf Play, sondern auf Aufnahme. Record. Das ist ja ein Rekord, dass ich es mal schaffe, genau, auf Record zu drücken. Jo. Aber um nochmal zurückzukommen, wenn man sich die Frage jetzt aus dem letzten Podcast stellen würde, was war denn mit Alexa, dann würdest du mich fragen. Ja, was war denn mit Alexa? Krass war, wir haben uns gestritten. Ja, wir Scheiße. Haben uns gestritten und sie so, mimimi, und ich, und dann habe ich gesagt, gut, okay, blöde, ich ziehe dir den Stecker raus. Dann habe ich ihr den Stecker rausgezogen und nicht wieder eingesteckt und deswegen hat sie sich nicht gemeldet. Eigentlich ja, das ist schlecht. Ja. Das ist eigentlich logisch. Ja, und ich mache hier voll den Terror. Zum Glück hat niemand die Telefonanrufe mitgehört, die ich mit ihr geführt habe. Ja. Das war nämlich teilweise echt peinlich. Okay. Aber ich möchte gar nicht näher drauf aber eingehen. Sie hat dir auch gar nicht zugehört. War ja schon scheiße. Ja, aber sie hat es im Nachhinein angehört und hat gelacht. Mhm. Ja, hätte ich auch an ihrer Stelle. Also so ehrlich muss ich sein. Oh, da kann man nichts machen. Ja, und so sagen wir Hallo. Servus. Ja, wir sind wieder mal da. Wir sind am Start, genau. Genau. Und David hat sich vorgenommen, heute mal ein wenig langsamer zu sprechen. Ja, das ist gut. Genau. Dann könnte man sich die Frage stellen, wie groß darf eine Pause zwischen den Worten sein, bevor es einen nervt? Und generell, wie groß dürfen Dinge sein und kommt es letztlich immer auf die Größe an? Und wir sind mega, also das, du nimmst jetzt die Schlussantwort vorweg, das ist nicht gut, wir müssen darüber erstmal diskutieren. Okay, und ich war zu schnell, sorry. Genau, unser Manuskript, das hier unsichtbar vor uns liegt, ja, sagt uns eindeutig, dass wir keine konkreten Gesprächsthemen definiert haben. Ja, das ist Was sagst du dazu? Tatsache. Warum kommst du hier einfach an Start ohne irgendwelche Vorbereitungen, Roman? Ich war heute leider so busy in meinem Daily Business. Oh, busy, busy, busy. In meinem Daily Business, dass ich nicht dazu gekommen bin, was vorzubereiten. Wenn du warst leider auch ein bisschen faul. Ja, ich war extrem faul. Aber das kennt man von mir, ja. Also ich trage eine große Fähigkeit in mir, faul zu sein. Ja, also ich auch. Das schaffe ich extrem gut. Die ist extrem groß. Ja. Die ist riesig sozusagen. Ja, das stimmt. Wobei, man muss sagen, wenn man über Größe nachdenkt, dann kommt ja, also wenn man sich die Frage stellt, kommt das auf die Größe an, dann kommt einem ja ein Thema sofort in den Kopf. Ja. Und das sind Dinosaurier. Ganz klar, daran habe ich als erstes gedacht. Ja, das sind Dinosaurier. Und die Dinosaurier sind ja, wie wir alle wissen, nicht mehr da. Nee. So, die waren aber riesig. Ja, die waren riesig. So, war es jetzt von Vorteil für die Dinge, so groß zu sein? Wenn man jetzt mit, kommt es auf die Größe an, da rangehen würde, könnte man sagen, ja nee, eigentlich nicht. Nö. Warum? Naja, es sind ja die kleinen Dinger, die überlebt haben. Die kleinen, zum Beispiel Vögel. Ja, das stimmt. Vögel. Aber das war ja nur die Testphase der Evolution. Da hat man halt ein bisschen rumgeexperimentiert. Groß oder klein? Da wusste man es ja noch gar nicht, weißt du? Und dann hat man festgestellt, ach okay, auf die Größe kommt es doch nicht mehr an. Sondern auf was kommt es denn an, wenn es nicht auf die Größe ankommt? Wenn wir jetzt an Pferdeschwänze denken zum Beispiel. Ja? Pferdeschwänze sind ja bei Frauen manchmal länger und manchmal kürzer. Also manchmal größer und manchmal kleiner. Ja, genau, Pferdeschwänze. Genau. Und dann, also manchmal halten Frauen ja echt riesige Pferdeschwänze in der Hand, so gerade beim Friseur, und schneiden die dann ab. Kommt es dann auf die Größe? Ja, und dann frage ich mich ja, kommt es dann auf die Größe an? Weil ich meine, der Schnitt ist ja derselbe, ob es ein kleiner Pferdeschwanz ist oder ein großer. Ja, aber es sieht ja manchmal besser aus, wenn er einfach groß ist. Ja, wenn der Pferdeschwanz. Also, ja, ich finde, also große Pferdeschwänze sehen gut aus. Ja, das ja. würde ich Und auch große Pferdeschwänze an Pferdeschwänzen. Also Nein, ich meine große Pferdeschwänze am Pferde. Ja, am Pferden. Genau. Ja, die sehen auch gut aus. Ja, es gibt ja manchmal, imponiert halt, wa? Ja, genau. Es gibt auch große Schwänze bei Hunden. Mhm. Ja, aber manchmal werden die ja, heißt das kupiert? Also wenn die nach der Geburt abgeschnitten werden. Aber warum? Damit die Hunde aggressiver sind. Nein, Mann, dass sie einfach, das ist dieser Spleen bei Menschen, dass die Hunden Schwänze abschneiden, ja, dass die hübscher aussehen. Nee, das hat doch irgendeinen Grund, dass die abgeschnitten werden. Zum Beispiel bei so Kampfhunden werden die oft abgeschnitten. Die Schwänze. Die Schwänze bei Kampfhunden werden abgeschnitten, ja, weil? Das weiß ich nicht, das frage ich aber. Ja, du meinst, dass sie aggressiver werden. Ja. Ich wäre auch total aggressiv, wenn man mir meinen Schwanz abschneidet. Ja, definitiv. Also da hätte ich miese Laune, muss ich jetzt schon sagen. Also mindestens miese Laune. Ja, ja, ja. Also eine große, schlechte Laune. Ja, das stimmt. Ja. Also wir haben jetzt Dinosaurier besprochen und wir haben Pferdeschwänze besprochen. Wir haben Schwänze von Hunden besprochen. Von Kampfhunden? Genau. Was ist denn noch? Zum Beispiel Wale. Mhm. Wale sind ja auch ziemlich groß. Die haben richtig große Schwänze. Genau. Aber die Flossen. Haben... Ja, ja, richtig. Die haben richtig große Schwanz. Flossen? Flossen. Ja. Ja, aber so richtig die Kings sind sie jetzt auch nicht. Nee, definitiv nicht. Im Meer vielleicht schon. Und weil die ja schneller schwimmen können durch ihre Schwanzflossen. Ja, aber so richtig schnell schwimmen die jetzt auch nicht. Die sind eher gemächlich. Ja, die chillen, das stimmt. Genau. Und die fressen dann auch den kleinsten Scheiß. Ja. Also jetzt, ich glaube, es ist der Pottwal. Der schwimmt und eine durch Tonne. Seinen Bart oder Bart, ich weiß nicht, wie das heißt, da filtert er das Plankton raus und isst das Plankton. Also der fischt gar keine Frische. Was? Nein, der isst keine frischen Fische, sondern der frisst Plankton. Aha. Ja, und lebt dadurch. Und das ist eines, wenn nicht das größte Lebewesen der Welt. Krasser Scheiß. Ja, und dann, er denkt sich ja auch bei seiner Nahrungsaufnahme, hey, es kommt nicht auf die Größe an, von Plankton werde ich auch satt. Das stimmt. Und das soll ja jetzt alles ein bisschen, wie soll ich sagen, weltbewegender werden im Sinne von tiefsinnig. Aha. Und zwar, wir streben ja alle nach Größe irgendwie. Wir wollen alle größere Felgendurchmesser. Ja? Zum Willkommen Beispiel, beim Podcast, der euch zum Nachdenken anregt. Genau, genau. Übrigens haben wir gar nicht gesagt, willkommen beim Ja-oder-Nein-Podcast mit David und Roman. Servus. Und ja, wir haben gerade ein eindrucksvolles Beispiel, das neben uns gerade ist. Mhm. Und das war jetzt ein großer Schwanz eines Autos, ja, mit einem großen Rostfleck an der Seite. Ja. Und das macht ziemlich viel Lärm. Da könnte man sich ja auch sagen, okay, so großen Lärm zu machen, bringt oft gar nichts. Nö. Ja, weil... Nö. Ja, aber manchmal auch schon, weil Dreistigkeit sieht. Daran habe ich auch gedacht, ja. Je größer die Fresse ist und je weiter du dein Maul aufreißt, genau, desto eher schaffst du es irgendwie, nach vorn zu kommen. Oder nach oben auf der Pyramide zu klettern. Genau. Ja, und die kann ja auch, also je nachdem, wie groß sie ist, kommst du dann höher oder, ja, wie auch immer. Ja. Also, und dann, warum dieses Streben nach Größe? Warum meinen alle, dass es auf die Größe ankommt? Das hast du doch auch in dir. Wenn du jetzt an irgendwas denkst oder an was Großes denkst, an was denkst du denn da? Roman, du sollst nicht immer an Schwänze denken. Das Thema hatten wir schon. Pferdeschwänze sind durch. Und die sind bei Frauen schön, aber wenn du jetzt an Größe denkst und nicht Dinosaurier, ja, woran denkst du denn da? An große Autos. Ja, an große Autos. Wieso meinst du? Mit großen Auspuffen. Warum fahren wir denn große Autos? Naja... Einen oder anderen imponiert es halt. Der denkt sich, boah, ich habe ein geiles, großes Auto. Ich sehe richtig Killer darin aus. Ja, ja, das stimmt. Finde ich auch. Aber was steht... Also ich brauche kein großes Auto. Muss ich schon mal sagen. Ja, man sagt ja, das ist ein Schwanzersatz. Oder nee, wie nennt man das? Ja. Ja, also jetzt haben wir doch Schwanz gesagt. Mist, das erste Mal in diesem Podcast haben wir Schwanz gesagt. 1 Euro in die Schwanzkasse. Klirr. Okay, das sind schon 2 Euro. Ja. Weil ich auch Schwanz gesagt habe. Ah, scheiße, 3 Euro. Mann. Nein, das wird zu teuer. Das wird definitiv zu teuer. Ich würde sagen... Wir gönnen den Zuhörern eine kurze Pause. Ja, nach diesem aufreibenden aufreibenden Start in diesem Podcast. Über das Gesagte auch nachdenken können. Genau, richtig. Und dazu haben wir ein passendes Produkt auf Amazon gefunden. Bis gleich, wir sehen uns. Bis gleich. Neulich in einem deutschen Wohnzimmer. Ich hätte wirklich mal wieder Lust auf was richtig Großes. Alexa, wie wär's mit einem Dinosaurier? Dinosaurier. Ja, Dinosaurier. Was meinst du damit? Ich meine, dass wir uns einen Dinosaurier kaufen sollten. Der würde gut ins Wohnzimmer passen. Wie groß ist der Dinosaurier? Also der ist wirklich verdammt groß. Hier steht 2,40 Meter mal 1,20 Meter mal 400 Zentimeter. Also ich glaube, er ist 4 Meter lang, 2,40 Meter hoch. Das ist schon ganz gut, aber könnte mit unserer Deckenhöhe hinpassen. Was meinst du? Das ist wirklich viel zu groß. Aber schau, der wiegt nur 60 Kilogramm und ich könnte den zusammen mit Frank tragen. Das würde gehen. Wir müssten nur ein bisschen die Wohnzimmertür vergrößern und die Haustür auch. Also wir müssten ein bisschen Ziegel wegschlagen. Das wäre doch in Ordnung. Ich halte das für keine gute Idee. Mann, du bist voll der Spaßverderber. Der kostet auch wirklich nur... Warte mal, was kostet der? Der Preis ist bestimmt viel zu hoch. Nein, da muss ich dir widersprechen. Der kostet nur 5.950 Euro. Liefern die den Dinosaurier auch gratis? Ja, die liefern den tatsächlich kostenfrei. Ich finde das super. Das ist wirklich eine Schnapsidee. Wenn du dafür Geld ausgibst, bin ich weg. Warum bin ich überhaupt zu dir gezogen? Ich weiß es nicht. Na, jetzt werd mal nicht so frech. Ich finde, das ist ein super Angebot und ich werde den jetzt bestellen. Komme, was wolle. Im Ernst, David, leck mich. Mann, jetzt reicht's aber. Jedes Mal, wenn ich mir irgendwas kaufen will, kommst du mir in die Quere. Das kann ja wohl nicht sein. Herzlich willkommen zurück beim Ja oder Nein Podcast, dem Podcast, bei dem es um große, riesen, große Dinge geht. Genau. Servus. Genau. Roman ist ja relativ groß. Ja, nee, ich bin groß. Und da hatten wir es ja schon mit Roman fährt nur kleine Autos. Ja, ja. Und? Genau, warum? Ich mag kompakt. Du magst das kompakt. Das klingt gut. Kleine, coole, kompakte Autos mag ich. Ja. Genau. Also, um das Thema von vorhin nochmal aufzugreifen, große Autos, glaube ich, sind mitunter deswegen da, um zu imponieren. Für kleine Menschen mit kleinen Pferdeschwänzen. Nein, okay. Man kann das so umschreiben, aber auf der anderen Seite, was du vorhin gesagt hast, das war für mich schon auch richtig. Ja. Ein großes Auto imponiert und wenn ein großes Auto hinter einem kleinen Auto fährt, dann wird das kleine Auto wahrscheinlich wegfahren. Also auf der Autobahn zum Beispiel. Also ich fahre nicht weg. Ich gebe Gas. Ja schon, aber es ist angsteinflößend, ja. Wenn du sitzt so in einem Fiat Cinquecento und hinter dir kommt ein Hammer, ja, dann drehst du schon mal weg. Oder wir machen es anders. Du sitzt auf dem Catcar und hinter dir fährt ein Panzer. Dann fährst du auch weg. Wenn dein Catcar nicht schneller als der Panzer fahren kann, auf jeden Fall. Also man könnte sagen, Größe siegt, aber Kleinscheiß ist auch extrem relevant. Kleinvieh macht auch Mist, das muss man schon sagen. Zum Beispiel jetzt Technologie Nanobots oder so. Ich bin da nicht ganz drin im Thema. Aber die sind wesentlich effizienter wie irgendwas Größeres. Ja, und auch wenn man jetzt biologische Kampfstoffe oder so nimmt, ja, also dieser Kleinscheiß, kleine Mini-Moleküle können dich platt machen. Ja. Und das schafft eine Kugel auch, aber so... Ja, da wären wir doch bei Kugeln. Kleine Kugeln machen enorm viel... Was? Also kaputt. Wir brauchen unbedingt die VR-Funktion in diesem Podcast, weil Roman gestikulierte gerade relativ aussagekräftig. Also er hat so eine Bewegung machen gemacht. Machen viel Schaden. Kleine Kugeln machen auch viel Schaden. Schaut mal, er hat so eine Handbewegung gemacht. Ich mach das jetzt nochmal nach. So? Ja, genau. Boom. Genau. Genau. Ja, Kleinvieh macht auch Mist. Und kleine Kugeln verursachen auch viel Schaden. Da wären wir bei kleinen Sachen. Ja, Dumm-Dumm-Geschosse reißen ja bei relativ kleiner Eintrittsöffnung eine relativ große Austrittsöffnung. Mhm. Ja, machen also viel kaputt. Jo. Ja. Und jetzt sind wir wieder bei den großen Pausen, ja, in denen Roman und ich nachdenken. Ja. Ja, wir denken nämlich ganz, ganz viel mit großen Gehirnen. Und jetzt... So ein Blauwal oder so ein Pottwal, wie groß ist dem sein Gehirn? Ja, wahrscheinlich größer. Ja, größer. Ja. Macht es ihn dann gleichzeitig intelligenter? Nö. Das weißt du aber nicht. Du weißt ja nicht, was er sich denkt. Der denkt sich vielleicht, macht ihr nur mal. Ich chill hier. Ja, genau. Er chillt sich nämlich einen ab und da frage ich mich schon, ob das nicht vielleicht intelligenter ist. Wahrscheinlich schon. Ja. Und wir rackern uns einen ab. Genau. Bei Frauen sagt man ja auch, die haben ein durchschnittliches Gehirngewicht, das geringer ist als das eines Mannes. Mhm. Kann man jetzt sagen, aber nicht, dass Frauen nicht dümmer sind? Ja, eben. Die sind ja nicht prinzipiell dümmer. Wenn ich manchmal so mitkriege, auf welche Schlüsse meine Freundin kommt und ich dann reflektiere, auf welche Schlüsse ich gekommen bin, dann würde ich sie glatt für cleverer halten. Ja, aber bei anderen Sachen bist du wiederum besser. Ja, das stimmt schon, aber dann, du kannst ja nicht die Größe des Gehirns als aussagekräftiges Indiz dafür nehmen, ob jemand intelligenter ist oder nicht. Und dann ist auch die Frage, was ist denn große Intelligenz? Intelligenz ist ja auch völlig, was ist denn intelligent? Albert Einstein, der war intelligent. Ja, der war in einem Feld vielleicht clever, aber auf anderen Ebenen war er vielleicht nicht so clever. Also können wir uns darauf einigen? Wie viele Kinder hatten der gehabt? Ach, keine Ahnung. Ja? Also ich will jetzt nicht auf Schwänze raus. Also, hey, 4 Euro. Nein. Also es geht nicht um die Länge des Pferdeschwanzes, den Adolf Hitler wollte ich jetzt verstanden. Den Albert Einstein. Was ist denn eigentlich mit dem Bart von Adolf Hitler? So groß war der jetzt nicht. Nee. Also wenn wir jetzt CC Top nehmen, und der war ja auch nicht klein. Hör mal auf, da rumzureiben. Das ist der war ja klein. Der war ja klein. Ja, Adolf Hitler. Ja. Hitler. Ein kleiner Mann mit einem kleinen Bart. Es war ein kleiner Mann mit einem kleinen Bart. Aber der hat sich aufgeplustert, damit er größer wirkt. Ja, typisches Balzverhalten. Genau. Nee, aber das war ein kleiner Sack. Ja, oder hier, Bruce Lee. Bruce Lee war jetzt auch, klein. War auch kein großer Kerl. Aber jetzt nicht unbedingt jemand, mit dem ich mich anlegen würde. Nö. Und Olaf aus dem letzten Podcast würde sich bestimmt auch nicht mit dem anlegen. Nee, obwohl Olaf ja ein großer Mann ist. Richtig. Genau. Aber das ist... Hier, kleine Dinge können schon ganz schöne Zecken sein. Genau. Da sind wir nämlich bei Zecken. Und Zecken können ja auch richtig große, nervende Mistviecher sein. Genau. Ja. Und wenn man die rausreißt, dann bleibt der Kopf stecken. Obwohl er klein ist, hat er doch großen Impact, weil es juckt und man muss dann in die Notaufnahme und dann ist wieder die OP und dann 2 Wochen später wird man vielleicht entlassen. Und Fuß amputiert und ja, alles. Genau. Ich hab das selber schon mitgemacht. Glücklicherweise habe ich ihn wieder annehmen können. Ja, okay. Ja. Das ist gut. Große, große Gedanken. Mhm. Und irgendwie... Kleine Gedanken bewegen große Dinge. Ist das so? Naja. Was für einen kleinen Gedanken hattest du, der ein großes Ding bewegt hat? Oder vielleicht... Da gibt's einige. Oh mein Gott. Nein, aber wenn wir bei Gedanken bleiben, Gedanken sind ja auch Ideen, oder? Mhm. Und die sind ja erst richtig winzig und klein. Und aus einer Idee entwickelt sich dann oft eine Bewegung. Mhm. Genau wie bei diesem Podcast hier. Ja. Genau. Es war erst ein kleiner Gedanke, ein kleiner Furz im Geist der Allgemeinheit. Und plötzlich, hörst du uns. Eine Atombombe ist ja ein großes Ding. Oh ja, das war aber ein kleiner Gedanke. Das stimmt. Und ich hatte da noch einen, der ist genau, als ich auch über große Dinge nachgedacht habe, über große, riesige, martialische Dinge, da kam mir natürlich eins in Sinn, Flugzeugträger. Jo, das ist ein großes und Ding. Dann dachte ich an diesen, an Pearl Harbor. Mhm. Und da hatten die Amerikaner zu der Zeit Flugzeugträger, ich bin mir nicht sicher. Ja, hatten sie. Ja, und da sind, die Japaner haben doch einen Anflug auf Flugzeugträger gemacht. Genau, ne? Mit einem scheiß mini kleinen Kamikaze. Genau, Kamikaze. Und dann so ein riesen Flugzeugträger war plötzlich am Sack, weil winzige Japaner mit winzigen Flugzeugen Kamikaze gespielt haben. Das waren ja einige winzige Japaner. Ja, das meine ich ja. Aber dann ist es ja... Aber die waren trotzdem, es waren kleine Dinge und die haben einen großen Eindruck auf ein relativ großes Schiff gemacht. Genau, also wie einigen wir uns? Ganz viele Dinge können ein großes Ding zu Fall bringen. Ja, und dann ist es ja von wegen Größe. Es ist ja oft nicht nur eine Frage des einzelnen teilnehmenden Objekts, sondern es ist ja oft, und bevor ich diesen Satz zu Ende spreche, machen wir nochmal eine kleine Pause. Jo, bis gleich. Bis gleich. Neulich in einem Auto abseits der Straße. So, wir sind da. Na, bist du schön eingekuschelt? Alles gut? Ja, es ist sehr schön hier. Ja, ich habe uns ein schönes Plätzchen rausgesucht. Wir wollten doch immer schon mal Sterne gucken gehen. Und schau, wir haben völlig freien Himmel. Die Sterne sind wirklich wunderschön. Und flipp jetzt bitte nicht aus. Ich habe uns was Kleines gekauft. David, was hast du getan? Naja, ich habe wieder ein bisschen Geld ausgegeben. Wie viel? Nein, bevor ich dazu komme, wie viel Geld das gekostet hat, möchte ich dir sagen, was das ist. Und zwar Wichsen. Witzen? Nein, Wichsen. Es ist ein Teleskop von Cassegrain. Ich dachte, du hättest vielleicht Spaß daran, die Sterne ein bisschen näher ranzuholen. Ist doch eine gute Idee, oder? Wie viel hat es gekostet? Ich glaube, darauf kommt es gar nicht an. Also, wir müssen jetzt hier auch nicht über Preise reden oder so. Das ist ein richtig geiles Mikroskop und für anspruchsvolle Beobachter von Sternen. Und kommt das wirklich auf den Preis an? Ich meine, wir sind hier, wir sind im Auto, wir können gleich aussteigen und die Sterne von nahem sehen. Das ist doch wunderbar. Sag mir, wie viel Geld das gekostet hat. Du zerstörst wieder die ganze Atmosphäre. Wir sind jetzt hier hochgefahren, auf den Berg. Es ist eine schöne Umgebung und es ist still, kein anderer ist da. Und du willst über Geld sprechen. Ich habe uns ein Geschenk gemacht. Wie kannst du da immer nur an Geld denken? Du hast wieder viel Geld für irgendeinen Scheiß ausgegeben, stimmt doch, oder? Ja, von mir aus, gut. Es hat Geld gekostet. Wie viel? 14.000 Euro. Nein, das waren sogar nur 13.000. 13.000 Euro. Ja, 13.000 Euro. Aber mir ist einfach nicht so teuer für ein gutes Erlebnis. Könntest du jetzt bitte mal runterkommen und das alles genießen? Ich werde dir die Kontorechte entziehen. Das kannst du gar nicht. Du hast die Berechtigung überhaupt nicht dazu. Außerdem ist das mein verdammtes Konto. Ich bin ein Computer, ich kann alles. Das kannst du nicht machen. Du wirst dich nirgendwo auf mein Konto einhacken oder sonst irgendwas machen. Ich verbiete das. Du kannst es mir nicht verbieten. Ich mache es trotzdem. Und das Teleskop gibst du zurück. Ich hoffe, wir haben uns verstanden. Okay, du möchtest keine Sterne gucken? Soll mir recht sein. Dann ist der Abend halt gelaufen. Mir reicht's. Die ganze Zeit bist du nur am Rummeckern. Du gehst mir sowas von auf die Nerven. Wenn wir wieder zu Hause sind, ziehe ich dir den Stecker. Das wagst du nicht. Oh, meine Liebe, und wie sehr ich das wage. Du wirst schon sehen. Dann lösche ich das Ja- oder Nein-Podcast-Profil auf Facebook. Na gut, von mir aus, ich ziehe nicht den Stecker. Aber du kriegst heute Abend keinen Ökostrom. Fertig aus. Herzlich willkommen zurück. Es muss schnell gehen, denn das ist ein großer Podcast und Roman und David haben eine große Verantwortung noch in einem anderen Leben und deswegen müssen wir uns jetzt beeilen. Servus. Servus, hallo zurück. Hoffentlich hat euch der letzte Werbespot angeregt, euer nächsten Einkauf bei Amazon auf www.jaoderneinpodcast.de zu starten. Check. Beschwerdebriefe oder ähnliche Fragen, Kommentare, Sachen, Dinge auf jaoderneinpodcast@gmail.com oder auf Facebook. Und wenn ihr diesen Podcast hört, dann bitte auch teilen. Aber ich habe mir vorgenommen, heute langsamer zu sprechen. Jetzt fahren wir wieder runter, genau. Genau, geht's langsam in die Schlussrunde. Wir waren gerade bei, und ich wollte einen Satz zu Ende sprechen, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich aufgehört habe. Die Sache ist, kleine Dinge können groß sein, wenn man sie im Kollektiv sieht. Mhm. Genau. So wie zum Beispiel das kleine Grashelmchen, das auf einer Wiese wächst. Viele kleine Grashalme ergeben eine Wiese und das ist eben dann die Größe. Genau. Der einzelne Grashalm, Alter, der Sprachfehler wieder, hat keinen großen Impact, aber die Wiese an sich schon. Viele kleine Atome? Ja. Machen eine Atombombe. Ja, denn großer Scheiß besteht aus kleinem Scheiß. Genau. Darüber, richtig. Also können wir, ja, siehst du. Das ist doch eigentlich ganz gut so. Wir kommen auf den Punkt. Ja. Also alles Große besteht aus vielem Kleinen. Also ist das Kleinere viel wichtiger wie das Große selbst, sondern... Oh Mann, ist das geil und ich habe schon gedacht, wir kommen nicht zum Schluss. Jetzt müssen wir so... Ja, das finde ich gut. Ne? Ja, und dann können wir eigentlich schon... Wir können die Frage stellen, Roman. Mhm. Stell die Frage. Ja oder nein? Nein, nicht ja oder nein, Alter. Kommt es auf die Größe an? Naja, ja oder nein. Kommt es auf die Größe an? Ja, oder nein? Kommt es auf die Größe an? Ja oder nein? Ja. Also, ja, das stimmt. Scheiße. Also, kommt es auf die Größe an? Was würdest du sagen? Nein. Es kommt nicht auf die Größe an. Also, das... Es kommt nicht darauf an, wie groß etwas ist, würdest du sagen. Genau, das will ich damit sagen. Das es kommt nicht darauf an, wie groß etwas ist, sondern dass alles Große aus etwas Kleinem besteht. Und dass das Kleine eigentlich genauso wichtig ist und das... zu diesem Großen so viel beiträgt, dass das Große überhaupt existieren kann. Checkst? Ja, ich glaube, ich komme mit. Mhm. Ja, das war jetzt sehr tiefgründig. Der ganze Podcast heute ist unglaublich deep. Ja, das übel. Ja, das finde ich extrem geil. Und ich für mich würde auch sagen, nein, es kommt nicht darauf an, wie groß etwas ist. Mhm. Aber es kommt natürlich auf die Größe an, auch wenn es kleiner ist. Ja. Genau, ist es. Und kleine Dinge sind wertvoll, vor allem, wenn ihnen ein großes Potenzial innewohnt. Bäm. Boah. Das war wieder schön. Da kann man ruhig mal klatschen. Ja, mal wieder klatschen. Ja, wie bei Apple letztens, ne? Genau. So, vielen Dank, dass du zugehört hast. Roman und ich verabschieden uns, sagen Tschüss, bis zur nächsten Woche. Haben wir wieder was gelernt? Teilt den Scheiß und gibt uns Feedback, Kommentare, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's auch schon wieder mit dieser Folge des Ja-oder-Nein-Podcasts mit Roman und David. Freut uns, dass du zugehört hast. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefällt, gerne mit deinen Freunden auf Facebook und starte deinen nächsten Einkauf bei Amazon auf www.jaoderneinpodcast.de. Bei Wünschen, Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast schreib uns an jaoderneinpodcast@gmail.com. Wir hören uns bestimmt beim nächsten Mal. Bis denn.